Kundgabe 2246. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.02.1942. Katastrophe. Die nahende Unwetterkatastrophe ist von entscheidender Bedeutung für alle Menschen insofern, als auch das Weltgeschehen dadurch eine Änderung erfährt. Die Menschen aber nun vor andere Aufgaben und Ereignisse gestellt werden, die nicht weniger schwer und leidvoll sich auswirken. Es ist eine bange Zeit, die zunächst die Überlebenden durchmachen, denn sie wissen nicht, ob und wann sich diese Naturkatastrophe wiederholen wird. Viele Menschen wissen auch nichts über den Verbleib ihnen nahestehender Menschen. Viele werden ganz allein und verlassen zurückbleiben. Und Trübsal und Kummer wird überall anzutreffen sein. Und es wird fast kein Haus sein, das nicht traurige Menschen birgt. Und in dem Lande, wo die Stimme Gottes gesprochen hat, keine Stadt, die nicht Trümmer aufzuweisen hat. Und dann wird sich die Liebe bewähren müssen. Und es wird einer dem anderen das Leid tragen helfen müssen. Wollen die Menschen sich das Leben erträglich gestalten und nicht gänzlich verzweifeln. Das Leid auf Erden hat nur andere Formen angenommen. Es kann aber den Menschen noch nicht gänzlich genommen werden, solange sie sich nicht zu Gott bekehren und ihre geistige Aufgabe zu erfüllen trachten. Und darum müssen auch jene nun betroffen werden, die durch das Weltgeschehen bisher unberührt blieben. Und also löset eine unvorstellbar schwere Zeit die Zeit des Weltenbrandes ab, spürbar überall, wo die Lieblosigkeit vorherrscht. Die Menschen können sich eine Naturkatastrophe in dem Ausmaß nicht vorstellen, wie sie der Erde bevorsteht. Und sie wird auch anfangs nicht in ihrem Ausmaß erkannt werden. Denn es wird langer Zeit bedürfen, ehe die Kunde davon die Welt durcheilt hat. Und diese Ungewissheit erhöht das Leid und die Sorge, ist doch jegliche Verbindung mit der Umwelt abgeschnitten und schwer wiederherzustellen. Und die Menschen werden bedrängt werden von der herrschenden Gewalt und zur Ausübung von Verrichtungen herangezogen werden, die fast über ihre Kräfte gehen. Und sie werden sich nicht wehren können und ein hoffnungsloses Leben führen, ohne Aussicht auf Besserung. Und doch ist solches Leid nötig, sollen die Menschen ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt werden, das heißt, die Verbindung mit Gott anknüpfen und sich dort Rat und Hilfe erbitten. Und dann soll ihnen das Wort Gottes nahegebracht werden. Dann soll ihnen gepredigt werden vom Wirken Gottes, von seinem Willen und seiner göttlichen Liebe lehre. Dann sollen sie hingewiesen werden auf das Leben nach dem Tode, auf die Vergänglichkeit alles Irdischen, auf den Sinn und Zweck des Erdenlebens und ihre Aufgabe, die in der Gestaltung ihrer Seelen besteht und in einem dem Willen Gottes entsprechenden Erdenlebenswandel. Bald ist die Stunde gekommen, da Gott zu den Menschen sprechen wird in einer Weise, dass die ganze Welt in Aufruhr kommen wird. Denn eine Nacht wird unsägliches Elend über die Menschen bringen, deren Länder von dieser Katastrophe betroffen werden. Und der anbrechende Tag wird entsetzlich sein, denn er wird den Überlebenden ein Bild der Verwüstung zeigen, das alle Befürchtungen und alle Vorstellungen übertrifft. Doch der Wille Gottes ist unabänderlich. Denn er weiß um die Notwendigkeit einer Erschütterung des menschlichen Denkens. Er weiß um die Not der Seelen. Und um ihnen zu helfen in dieser Not, wird es sich vollziehen so, wie es bestimmt ist, seit Ewigkeit. Amen.